Mach mich völlig, o Herrn der Liebe, dass ich werd deinem Bilde ganz gleich. Und auf dass ich dich nie mehr betrübe, mache mich in der Liebe ganz reich. Nur Liebe hat vollen Wert, nur Liebe hat vollen Wert. Nur die große Lieb meines Heilands, nur die Liebe hat vollen Wert. Wenn ich gleich wie die Engel könnt reden und wie Menschen regieren gar fein, so wär alles, deine Liebe mir fehlte, nichts als frommer Wahn und Heuchelschein. Nur Liebe hat vollen Wert, nur Liebe hat vollen Wert. Nur die große Lieb meines Heilands, nur die Liebe hat vollen Wert. Ob ich treulich die Armen beschützte und ins Feuer mich legte für sie. Ohne Liebe wär alles nichts nütze, ach, es wäre vergebliche Mühe. Nur Liebe hat vollen Wert, nur Liebe hat vollen Wert. Nur die große meines Heilands, nur die Liebe hat vollen Wert. Wüsste ich alle Geheimnisse Gottes, hätte ich Glauben der Berge versetzt. Oh, so ginge ich dennoch verloren, hätte es Heilandes lieblich verletzt. Nur Liebe hat vollen Wert, nur Liebe hat vollen Wert, nur die große Liebe meines Herzens.